auf die Straße gehe und die Dreckskanacker sehe, kommt mir sofort das Kunstnell, sag ich mir. Weg mit dem Mund, sie wollen hier arbeiten, sie wollen hier wohnen, doch sie haben hier nichts zu suchen, denn sie sind hier nicht geboren. Aus, aus, Kanacker, aus, aus, aus, aus dem Deutschen aus. Vernichten, wir werden sie zerstückeln und wir werden sie hinrichten. Schlachten wir die Schweine ab, nehmen wir die Klagen, zack und zing, zack und zing, zack, mach den Zack. Raus, raus, Kanaka, raus, raus, raus, aus dem Deutschen raus. Diese volle Touren, ihr Land soll es in die dreckigen Blutspuren. Sie müssen sterben, wir müssen es tun, denn wir sind des Führers Enkel und wir werden es tun. Raus, raus, Kanaka, raus, raus, raus, aus dem Deutschen raus.